2. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Der Saft. Die Tomate. Der Tomatensaft. Der Saft. Die Orange. Der Orangensaft. Der Saft. Das Gemüse. Der Gemüsesaft. Die Soße. Die Tomate. Die Tomatensoße. Der Zettel. Der Einkauf. Der Einkaufszettel. Die Torte. Die Schokolade. Die Schokoladentorte. Die Torte. Die Ananas. Die Ananastorte. Die Torte. Der Käse. Die Käsetorte.